Kundgabe 5619. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.03.1953. Kraft aus Gott. Die Kraft aus Gott wird jedem Menschen zuteil, der ihn darum bittet. Doch in welcher Weise sie sich äußert, behält Gott sich selbst vor. Darum werdet ihr niemals ein Gebet vergeblich gesprochen haben, wenngleich ihr nicht in der Weise bedacht werdet, wie ihr es erwünschet. Kraft aber empfanget ihr unwiderruflich, denn eure Seele nimmt sie entgegen, wenn der Körper nichts davon spürt. Die Arbeit für Gott und sein Reich wird jedem Menschen so zugewiesen, wie er sie zu leisten imstande ist. So wie nur der gute Wille vorhanden ist, dem Hausvater ein guter Knecht zu sein, wird er auch an den Platz gestellt, wo er die Arbeit bewältigen kann. Die Lebenskraft kann wohl abnehmen, die Kraft des Geistes aber desto stärker wirken. Und dann kann stets Missionsarbeit geleistet werden, weil Kraft aus Gott unmittelbar überfließet durch seine Diener auf alle Menschen, die sich von seinem Kraftstrom berühren lassen wollen. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Ende, und in dieser wenigen Zeit ist erhöhte geistige Tätigkeit notwendig. So wie voll wahres Geistesgut den Menschen zugeführt werden kann, kann auch jede Arbeit für Gott und sein Reich erfolgreich geleistet werden. Und darum ist erste Notwendigkeit, dieses voll wahre Geistesgut aus der Hand Gottes durch den Geist entgegenzunehmen, auf das ein heilsames, überaus wirksames Mittel vorerst den Menschen geboten werden kann, das zur Gesundung der Seele führen und also die Menschen retten kann aus dem Zustand geistiger Dunkelheit. Um sehen zu können, ist Licht nötig, und Licht geben kann nur die reine Wahrheit, wie sie von Gott ihren Ausgang nimmt. Und diese Wahrheit entgegenzunehmen, um sie austeilen zu können, ist eine Missionsarbeit, die ungeheuer wichtig ist. Die Kraft dafür wird dem Menschen jederzeit gegeben werden, der guten Willens ist, für Gott und sein Reich zu arbeiten. Denn die Endzeit gebietet emsiges Wirken, und ein jeder kann des Segens Gottes gewiss sein, der als sein Knecht ihm dienen und seinen Willen zu erfüllen suchet. Amen.